Ja, was hier gerade so ein bisschen klang wie die guten alten Beta-Band. Das waren die bei weitem nicht, sondern eine Band namens Bell Gardens. Dahinter stecken zwei alte Bekannte. Das eine ist Kenneth James Gibson. Der hat früher mal bei Bands wie Furry Things oder auch bei 8 Frozen Modules mitgemacht. Und dann Brian McBride. Kennt man auch als die eine Hälfte von Stars of the Lit. Alles Bands, die so vor ja, gefühlten 15 Jahren mal so einige guten Platten veröffentlichten. Die beiden Herren machen immer noch Musik als Bell Gardens und haben gerade mit Slow Dawns for Lost Conclusions eine Platte veröffentlicht, die wirklich ganz nett klingt. Ihr Track gerade eben trug den Titel She Does. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von den Ting Tings. Ben Howard ist mit dabei. Dann gibt's DJ Kotze, Lucas Santana, Andy Burrows, Daniel Lanois. Und hier kommt The Juan McLean. Thank you. Das war der Track A Place Called Space von The Juan McLean. Das ist einmal John McLean, der ist natürlich namensgebend für diese Band aus New York. Und dann noch dabei Nancy Wang als zweites. Ihr neuestes Album In a Dream ist ja eigentlich eine richtige Dance- und House-Platte. Bei dem Track gerade eben ging es ja los irgendwie mit so Prog-Rock-Gitarren. Das kennt John McLean noch, weil er mal bei Six Finger Satellite ganz ähnliche Musik gemacht hat. Und dann setzt der ja, Giorgio Moroder-mäßige Bass ein, wo man immer an Donna Summer denken muss. Und wenn Nancy Wang dann dazu singt im zweiten Part, dann ist sie so für die Tanzfläche, für eine volle Tanzfläche gesorgt. Das Ganze hier vom neuesten Album In a Dream, The Juan McLean mit wieder mal einer ja, guten Platte. The Ting Tings sind eine Band aus der Nähe von Manchester. Die haben vor gut 5 Jahren mit We Started Nothing einen ziemlich großen Überraschungserfolg gehabt mit einer echt guten Platte und noch besseren Remixen, die dann von einzelnen Songs hier und da angefertigt wurden. Jetzt gibt es das dritte Album, Super Critical, aufgenommen auf einer Finca in Ibiza oder auf Ibiza. Und hier kommen Katie White und Jules de Martino, die beiden ja, Köpfe hinter den Ting Tings mit dem Titeltrack Super Critical. Super Critical Girl. Baby. Wir hörten die Ting Tings mit Supercritical, Titeltrack von ihrem neuesten, von ihrem dritten Album. Und muss man da wirklich sagen, dass sie von den tollen, guten Songs ihres Debüts We Started Nothing 2009 doch wirklich meilenweit entfernt sind hier auf ihrem neuesten Album The Ting Tings. Der Mann mit dem goldenen Remix-Händchen kommt aus dem Hamburger Stadtteil St. Georg und heißt natürlich Stefan Katzala alias DJ Kotze. Hat ja erst letztes Jahr mit Amygdala eine ganz tolle neue Soloplatte veröffentlicht, wo er wieder mal bewiesen hat, dass er tolle eigene Tracks schreiben kann, aber er kann auch sehr gut remixen. Das macht er jetzt zum dritten Mal oder im Albumformat. Reincarnations Part 2 heißt die Platte, die diese Woche erscheint, und da mixt er drauf. Mount Kimby, Who Made Who, Herbert, Swanee Johnson, Gonzales, Ada, Apparat, Soap and Skin und auch Moderat aus Berlin. Hier der DJ Kotz Remix von ihrem Supertrack Bad Kingdom. Bad Kingdom, der Track im Original von Moderat, hier im Remix von DJ Kotze. Das Ganze vom Album Reincarnations Part 2. Ja, eine ganze Handvoll, zwei Hände voll. Super guter DJ Kotze Remixe. Ben Howard ist ein Singer-Songwriter aus England, der weltweit mal locker 1 Million Platten verkauft hat von seinem Debütalbum. Jetzt ist das zweite am Start. I Forgot Where We Were heißt dieses. Darauf gibt's ja gefühlvollen Gesang mit leicht düsterer Note. Und das Ganze kann man einteilen im Plattenregal unter Betroffenheitspop. Hier kommt Ben Howard mit seinem Track Small Things. Gather around me. Natürlich immer noch den Sunday Service und gerade eben zu hören gewesen waren die Love Inks, ein Trio aus Austin, Texas, die diese Woche mit Exi ihr zweites Album veröffentlichen. Eben gerade war ihr Song Shoot 100 Panes of Glass zu hören und ihr habt es schon mitbekommen, vielleicht vom Sound her, sehr minimalistisch arrangiert das Ganze, sehr 80er-lastig, sehr Post-Punk-lastig und erinnert sehr, sehr stark an die großartigen Young Marvel Giants. Die Band hier, Love Inks, sind zu dritt und vor allen Dingen das Ehepaar, wie heißen die beiden noch hier? Kevin Dehan und Sherry LeBlanc sind das Ehepaar hinter dieser Band. Vor allen Dingen sie, Sherry LeBlanc, singt wirklich wie die große Alte. Wie hieß sie noch damals bei den Young Marvel Giants? Jetzt liegt mir der Name auf der Zunge, das ist ganz, ganz grausam. Alison Stetten, genau. Also wie Alison Stetten singt sie wirklich. Und auch die Rhythmussektion ist wie bei den Moxham-Brüdern. 1:1 sozusagen, nur ungefähr mal locker 35 Jahre später. Tolle Platte hier, das ist aber auch Album der Woche. Das Album Exi von den Love Inks. Hier kommt ein Track von ihnen, der heißt Dawn Poem. Tell me one last day before I need to say, give me one more week. Give me one more week before I need to say, give me one more day. Give me one more day before I need to say, give me one last week. Give me one last week before we'll need to speak. I have a dozen eyes, but I keep them sealed. Stand right at the edge. If you push, I will not feel. Die Lovings hören das mit dem Track Dawn/Poem. Und ja, die Musik dieser Band aus Austin, Texas lebt vor allen Dingen von dieser leicht, wie soll man sagen, kühlen Stimme von Sherry LeBlanc. Das Ganze dann untermalt von E-Gitarre, Bass natürlich dabei, so eine alte Rhythmusmaschine, die wirklich mindestens 30 Jahre alt sein muss, wie sie klingt. Und noch ab und zu noch Moog dabei. Und schon sind die ja, minimalistischen Popsongs von den Love Inks fertig. Ihr Album Exi, Album der Woche beim Sunday Service, dazu auch mehr auf der Homepage nachzulesen unter sundayservice.de. Und hier ein dritter Track von der Band Don't Hear That. Every time divertir. sentimental, burilando seu smartphone emocionado. Todo mundo com seu comprimido ansiolítico. Doce ilusão pra tanta pressão e solitude. Mas então me diz, quem vai desistir do amor que existe e quer nos divertir? Das war Lucas Santana, ein Sänger und Songschreiber aus Brasilien, der auch schon seit den 90er Jahren Musik macht und bisher auf seinen Alben immer ganz viel von diesem traditionellen brasilianischen Sounds transportiert hat, sei es Bossa Nova, sei es Tropicalia. Seine Platten waren voll von diesen Referenzen und das hat er immer wirklich ziemlich großartig hinbekommen. Sein neuestes Album erscheint die Tage, Sobre Nuat e Dias heißt das, und eben gerade mit dem Track Montagna Russa Sentimental oder so ähnlich auf jeden Fall ausgesprochen hier zu hören gewesen, und er geht so ein bisschen neue Wege, was den Sound betrifft. Wahrscheinlich die modernste Platte bezüglich des Klanges für ihn, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein muss. Wir haben die älteren Sachen dann doch einen Tick besser gefallen, muss ich sagen. Da fehlt so ein bisschen das Highlight auf dieser Platte. Bei einem Song ist Fanny Ardant mit dabei. Komischerweise, die französische Schauspielerin ist als Sängerin hier eingeladen worden, und ein Track wurde von Daniel Haxmann produziert. Eigentlich eher so ein Elektro-Produzent, der aus Deutschland kommt, aber seit Jahren in Brasilien lebt. Also ihr seht schon, Lucas Santana will's wissen, macht ein bisschen Name-Dropping, aber das tut der Platte eigentlich nicht wirklich gut. Die ist nicht schlecht geworden, aber seine vorherigen waren dann irgendwie doch einen ganz, ganz kleinen Tick besser. Andy Burrows war früher mal Schlagzeuger bei Bands wie Razorlight oder auch We Are Scientists, hatte keine Lust mehr in der letzten Reihe zu sitzen und wollte selbst mal vorne die Rampensau machen. Und macht das jetzt seit längerer Zeit schon mit Soloalben. Fall Together Again heißt sein neuestes Werk. Hier kommt Andy Burrows mit As Good As Gone. The morning comes with a grin, maybe I could begin. I might dig my heels right in. Don't hold your breath for me. So I love the light of the glum, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. You bring it all home to the family, sure they need to know just how good it goes. Your life is beautiful. You hold your a home run. You bring it all home to the family, sure they need to know just how good it goes. Your life is beautiful. Barrows hörten wir As Good As Gone. Das war sein Track vom neuesten Album Fall Together Again. Der Sunday Service neigt sich dem Ende. Ich hätte noch ungefähr 3 Stunden weitermachen können mit neuer Musik. Es gibt so viel Neues gerade zur Zeit. Aber naja, die Sendezeit reicht dann doch nicht aus hier. Nächste Woche gibt es natürlich wieder neue Platten und vielleicht auch ein paar, die liegen geblieben sind. Aber irgendwann kommt auch wieder natürlich das Weihnachtsloch. Da habe ich dann wieder genug Zeit, ein bisschen mehr auszuholen und weniger vielleicht zu hetzen, wie es da manchmal so der Fall ist hier in der Sendung. Letzter Track kommt von Santé. Das ist ein Herr aus Berlin, zumindest ist er dort ansässig, heißt eigentlich Philipp Meyer. Als Santé macht er Musik, die ja aus der Richtung House kommt. Mit Current gibt's dort gerade eine spannende Platte. Und hier der Track Awake. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Too long, too long, too long. Been awake for too long.